1. Der Herr befahl mir, ernüte eine Frau zu lieben, die einen Liebhaber hat und die ein gebrochen hat, so wie der Herr die Israeliten lehrt, obwohl sie sich fremden Gotten zu wenden und opfergeben bevers Eugen. 2. Daraufhin erwarb ich sie für 15 Silberstück so ein betrachtlich Mensch Gerst, sie wieder in mein Apart zu nehmen. 3. Ich erklärt dass sie für ein langer Zeit all ein bleiben muss, one untrue zu begehen oder einem anderen Mann anzugehören, warend auch ich mehr gegenüber zurückhalten word. 4. Dieser Zustand verdeutlicht, dass die Israeliten lange Zeit one politisch Führung, one religiös Opfer und one kultisch Gegenstand y Gedenkstein oder priesterlich Gewander existieren werden. 5. Nach dieser Phase der Entbehrung werden die Israeliten jedoch umkehren, den Herrn, ihren Gott, so ihren König David zu suchen, und sie werden sich am Ende voller Ehrfurcht der Güte Gott zuwenden.